Gut, also der Anlass für das Treffen heute jetzt ist einfach ganz einfach und auch ganz kurz gesagt, der Andreas hat zwei Impulse bekommen von Gott, zwei Visionen, was den Heilungsdienst angeht. Und das erste ist, wir haben ja schon in so Abständen von etwa einem halben Jahr immer diese Heilungsräume auch, ne, wo man durch drei Räume durchgeht. Und wir werden das auch nächstes Jahr, wir müssen nur noch nach einem Termin schauen, wahrscheinlich im März wieder machen, mit diesen durch die drei Räume durch. Ne. Aber Gott hat schon lange zum Andreas gesprochen, dass er da auch noch ein bisschen weiter einsteigen soll und in regelmäßigeren Abständen, in einer abgespeckten und einfacheren Version, so Heilung und Soaking anbieten soll. Und wir haben jetzt die geeigneten Räumlichkeiten hier, auch mit dem Gebetsraum, mit dem Vorraum hier und so weiter. Und ich denke, dass es von Gott ist und ich glaube, dass es eine super Sache ist, gerade auch im Zusammenhang, wenn zum Beispiel Herrlichkeits- und Wundergottesdienst ist, am Samstag sowas anzubieten, in einer abgespeckten Version, nicht mit den drei Räumen, sondern einfach mit einem Raum, mit diesem Soaking und Heilungsdienst. Ja. Und natürlich auch, wenn ein normaler Sonntagsgottesdienst ist, kann man das unter Umständen auch machen. Er hat es so auf dem Herzen, das so einmal im Monat zu machen. Ne? Vielleicht kannst du einfach jetzt nochmal ein bisschen sagen, was du genau, oder genau, was wir auch jetzt besprochen hatten und wie wir uns das vorstellen können. Ne? Genau, das hat eigentlich Gott zu mir gesagt, wo wir in Israel waren. Bisschen lauter, bitte. Das hat Gott zu mir gesagt, wo wir in Israel waren, an einer Stelle hat er gesagt, Heilungsräume. Ja? Ich habe mich dann eine Weile damit beschäftigt, auch mit Lake, mit den Heilungsräumen in Spokane und mir ist es immer, eine Zeit lang hatte ich es auch wieder vergessen, aber kam jetzt seit Juli vehement von Gott einfach das umzusetzen, ja. Genau, eine einfache Version, dass Leute kommen können, dass sie auch ohne Anmeldung kommen können, dass sie Heilung empfangen können, ja, dass hier ein Team steht, was für die Leute betet und auch Leute, die zu Kranken nach Hause gehen. Das ist die zweite Sache, die ich stark auf dem Herzen habe, so ein Besuchsdienst quasi, Heilungs- und Besuchsdienst, ja. Das macht jetzt im Wesentlichen Georg und Irina und Mario und ab und zu ja, Besuchsdienst und noch genau, andere, Melata oder so. Ne. Aber dass wir das irgendwie genau kontinuierlich anbieten, diesen Heilungsraum hier, Georg und ich, wir haben besprochen, oder die Vorstellung ist, dass wir diesen Raum benutzen als Soaking-Raum, dass da vorne so eine Art Wartezimmer ist, ja, wo dann einer die Leute auch einweist, so ein bisschen, wo man dann auch die Formulare, die wir schon haben, ausfüllen kann. Und die bei den anderen Heilungsräumen gibt es ja immer diese Formulare, die Leute genau, ausfüllen müssen. Genau, genau. Dass man die schon so ein bisschen vorbereitet. Ich glaube, das ist eine gute Sache und ich glaube, das ist auch von Gott. Und man kann es auch gut, ist mir jetzt auch die Tage noch gekommen, wenn man gerade auf die Straße geht zum Evangelisieren, kann man auch vielleicht Karten verteilen, dass Leute kommen, wenn man so feste Termine hat, ja, die einfach andocken können, die vielleicht noch nicht mal unbedingt erstmal in Gottesdienst kämen, aber die Heilung suchen und dann einfach mehr von Jesus empfangen und wo man sie einfach reinziehen können. Ich denke, das ist wie so ein Fischnetz auch, ja, wo Leute auch die Heilungsräume, die wir jetzt so haben, das wird ja ausgeschrieben und viel aus dem Leib Christi melden sich da an, im Wesentlichen oder auch Ungläubige. Auch Ungläubige, also, man muss eigentlich sagen, die Heilungsräume sind tatsächlich ein sehr attraktives Angebot für Leute, die noch nie hier waren. Genau. Wir haben es jedes Mal erlebt, dass Leute da waren, die entweder noch gar nicht gläubig waren oder einfach weit weg waren oder ja, natürlich auch aus dem Leib Christi. Aber wir haben immer durch die Heilungsräume eigentlich auch viele Leute erreicht, die wir selbst durch die Herrlichkeits- und Wundergottesdienste nicht unbedingt erreicht haben, sondern es ist einfach nochmal ein anderes Angebot. Ne? Genau, genau. Und ich habe seit Juli bin ich dann auch regelmäßig auch schon im alten Zentrum Samstagabend im Gottesdienst gewesen, also im Gottesdienstraum. Und da ist so eine Kraft da und so eine Herrlichkeit auch. Ne? Da sind die Engel schon aktiv. Ne? Und die sind schon in der Vorbereitung vom Gottesdienst, so habe ich das gespürt, ne? wie da schon was im Gange ist. Ne? Und ich finde es einfach genial, wenn wir das irgendwie umsetzen können. Ich habe da beim Leg gelesen, wie er das gemacht hat in Spokane. Das war wirklich auch so dieser Schritt auch in die Öffentlichkeit, dass sie auch teilweise in Krankenhäuser gegangen sind. Das wäre nochmal ein Schritt weiter. Aber auch dann wirklich auch geworben haben, ja, kommt dann und die Leute kamen dann und waren dann längere Zeit auch im Heilungsgebet und im Soaking, dass man sich wirklich da auch bauen lassen kann. Häufig empfinde ich, dass Leute gar nicht so Die kommen dann zum einen Heilungsprediger und zum nächsten, aber mir ist es so auf dem Herzen, dass man dieses Bewusstsein baut, wir haben die Heilung schon empfangen, ja, die ist da, ja, und das ist auch ein wesentlicher Teil, ja. Auch im Besuchsdienst von Leuten, die nicht so, die nicht an in den Gottesdienst kommen können, dass man auch viel Wort einfach bringt, ja, Wort bringt und Heilung bringt und das Gebet findet und das dann den Sack zumacht und festmacht, so die Heilung ist da, die gehört uns und wir stellen uns zusammen da drauf. Das habe ich beim Leg ein paar Mal gelesen, die haben sich dann teilweise mehrere Wochen dann zusammen mit Leuten einig gemacht und dann, bis die Heilung einfach durchgebrochen ist, ja. Und mir ist es einfach zu wenig, dann beten, wir haben ja dann nach dem Gottesdienst vielleicht eine halbe Stunde, Stunde Zeit und manchmal können sie es gar nicht vom Wort noch nicht so erfassen, ja. Sie wollen halt die Salbung abholen und das ist ja auch gut und richtig, aber eigentlich muss da ein Fundament und eine Begleitung auch, also so empfinde ich bei manchen Sachen stattfinden, bis es durchbricht, ja. Also ich bin eigentlich auch eher der Typ, der sagt, jetzt nimm's und dann hast es, ne? Aber manchmal braucht es einfach ein bisschen mehr Zeit, bis das Wort einfach sitzt und sagt, okay, die Heilung gehört mir. Dann sind vielleicht immer noch Symptome da und bis das letzte Symptom draußen ist. So empfinde ich das irgendwie, so eine Begleitung einfach, ja. Und auch, dass von außen vielleicht einfacher noch Leute andocken können, ja. Weil diese Anmeldung, ich habe mir das auch nochmal überlegt, vielleicht kann man es echt auch mit Anmeldung machen, so kombiniert, aber dass es auch offen ist für Leute, die einfach so jetzt kommen wollen, die einfach eingeladen wurden und die sagen, ja, Samstagabend gehe ich da mal hin und lass für mich beten. Ich weiß zwar noch nicht, ich glaube zwar noch nicht, aber man kann es ja mal ausprobieren, ne? So auf diese Art und Weise. Ne? Also ganz konkret war das, was wir so besprochen hatten, war, dass man sagt, okay, Ziel wäre, einmal im Monat Samstag zu sagen, okay, von 17 bis 19 Uhr ist hier quasi der Heilungsraum geöffnet, die Leute können kommen, ohne Anmeldung. Ne? Ja. Genau, ohne Anmeldung kommen. Es gibt dann quasi hier so ein Vorzimmer, ja, wo die Leute diesen Zettel bekommen, den sie auch bei den normalen Heilungsräumen bekommen. Da sitzt ein Mitarbeiter vom Heilungsteam, der sagt ihnen, wie sie das ausfüllen und was sie da machen müssen. Und dann hier drin gibt es Soaking-Musik, gibt es Liegestühle. Es gibt ja hier eh schon einige Sachen. Hier diese Decken, da kann man auch schön liegen, auf dem Boden liegen und so weiter. Dann gibt es hier einen Sessel und dann gibt es ein Sofa. Und da könnte man zum Beispiel auf dem Sessel und dem Sofa, kann das Heilungsteam dann kommen, für die Leute beten. Wir hatten so gesagt, dass am Anfang vielleicht realistisch ist, wenn man zwei Heilungsteams macht, zwei Leute. Das heißt, man bräuchte eigentlich, um so einen Heilungsraum einmal im Monat von 17 bis 19 Uhr durchzuführen, bräuchte man für jeden Heilungsraum 5 Mitarbeiter. Das wäre also gar nicht so. Wir haben gesagt, wir wollen einfach, damit man es regelmäßig macht, auch das möglichst niederschwellig, genau, aufhängen, was Mitarbeiter, genau, dass man jetzt 20, 25 Mitarbeiter braucht, um es durchzuführen, sondern dass man es praktisch auf eine einfache Art und Weise durchführen kann. Mhm. Und genau, und dann können die Leute hier drin bleiben und nach einer bestimmten Zeit sagt man dann einfach wieder so, wenn dann für sie gebetet worden ist und so weiter, dann gehen sie praktisch einfach durch die Tür wieder raus. Ne? Genau, das ist noch so ein bisschen der Unsicherheitsfaktor. Erstmal kommt jemand, kommt wie viel, aber ich gehe davon aus, dass Leute kommen, aber auch, dass sie dann halt nach 20, 30 Minuten auch wieder gehen, wie man die dann... Weil ja dann da die Nächsten warten. Man, ja, muss halt dann immer schauen, dass hier nicht überfüllt wird. Man kann, ja, sich vielleicht vorstellen, dass ich hier, wenn da zwei Heilungsteams sind, dann kann man sich vielleicht vorstellen, dass noch 7, 8 weitere Personen, die hier saugen und drin sind, noch mit dabei sind. Aber ansonsten ist natürlich dann der Raum dann auch überfüllt. Ne? Also so, das wäre wär ungefähr die Vorstellung. Genau. Und Andreas würde das leiten. Ne? Mhm. Und also das war das eine. Und das zweite, eben was du auch leiten würdest, wäre diese Sache mit dem Heilungsbesuchdienst. Das wäre wieder eine andere Sache. Das würde praktisch so aussehen von der Praxis her, wenn Irina oder ich jetzt in der Gemeinde oder im Umfeld oder auch andere Leiter sehen, da gibt es jemanden zum Beispiel, der einfach jetzt krank ist oder der einfach da Begleitung braucht, auch in Richtung Heilung rein, dann würden wir dem Andreas Bescheid sagen, hier, da ist jemand, Adresse geben, und er würde dann das Team, das sagt, jawohl, ich stehe dafür auch zur Verfügung, dann anschreiben oder kontaktieren oder anrufen und sagen, hey, ach, guck natürlich, wer ist in der Nähe oder so. Ja. Und dann schauen, kannst du vielleicht mal da hinfahren und einfach für den im Krankenhaus oder zu Hause oder wie auch immer beten, einmal, zweimal, dreimal, einfach auch in vielleicht in gewissen Abständen, je nachdem, worum es geht dann in der Praxis. Also einfach so einen Krankenbesuchsdienst quasi. Genau. Ja. Also das waren die zwei Dinge. Also ich finde, das sind zwei super Sachen, die wirklich das unterstützen, auch was sonst passiert und Leuten helfen können. Also auch das, immer die Kombination Heilung mit Soaking ist ja immer noch mal was anderes als das, was wir im Gottesdienst machen, also wo sie in diese Gegenwart Gottes eintauchen, in diesem klassischen Heilungsraum und eingeweicht werden. Ne? Und dann natürlich auch das persönliche Heilungsgebet bekommen, so wie beim Heilungsraum. Aber man würde eben dann hier bei diesem einmal im Monat, würde man dann eben nicht diese Leerräume noch machen, den ersten und dritten Raum, wie sonst bei den Heilungsräumen. Das wäre praktisch der zweite Raum eigentlich. Ne? Den macht man dann hier. Und man müsste einfach sehen, wie viele Leute dann kommen, ja. Ne? Und wie das abläuft. Und gut, man kann dann immer noch das Ganze anpassen, wenn man dann sieht, was es kommt zu viel, dann kann man auch sagen, man macht es im Jugendgottesdienstraum, dann ist halt ein bisschen größerer Aufwand, weil dann muss man dort halt die Sachen auslegen und muss Stühle aufstellen. So, hier haben wir im Prinzip schon das vorbereitete Umfeld, mehr oder weniger. Ne? Genau. So, also das war die Idee. Was meint ihr dazu? Also ich finde das total super, weil wir haben schon also in unserem Glorichaus, wir haben schon Leute in Krankenhäusern besucht, ja. Und da sind solche unglaublichen Wunder passiert. Mhm. Da haben wir so eine Frau besucht, also eine Dialysepatientin, und nach unserem Besuch, die hat Jesus empfangen und beide Nieren haben angefangen wieder zu arbeiten. Mhm. Ja. Halleluja. Sind zwischendurch entlassen worden. Mhm. Und dann, also ihre so Schwiegertochter, die konnte da seit Jahrzehnten nicht schwanger werden. Mhm. Und die ist jetzt schwanger geworden. Also wir haben also für sie dann irgendwo im Foyer gebetet. Ja, das war so toll. Im Krankenhaus. Und, ja. Vor 3 Wochen war das letztes Mal, da haben wir in Robert Bosch Krankenhaus einen Mann besucht. Der hatte dann die Große in den Herzen und dann auch dann in allen Gefäßen, und jetzt haben gesagt, er wird sterben, also definitiv, ob er auf Apiti stirbt oder so, also, das sind 2 Möglichkeiten, ich konnte nur beten. Mhm. Und seine Frau hat sich schon also auf seinen Tod vorbereitet, dass sie dann mehr so Stunden arbeiten kann, und wir kamen einfach also einen Tag vor dieser Operation. Und der hat Jesus empfangen und sein Herz ist völlig in Ordnung. Und nach dritten Tag konnte er schon laufen. Und das war ja. Wuhu! Ja. Halleluja! Aber schreib mir da mal eine E-Mail auch noch. Wir haben auch also so gebetet, also im Glorichaus, dass Gott uns mehr solche Menschen gibt. Wir würden gerne wehen. Also ich kann ja keinen Umweg machen nach der Arbeit, da jemanden besuchen. Ist überhaupt kein Problem, dass Gott uns noch solche Menschen gibt. Ja, ja, super. Das ist total stark, ja. Ja, super. Super. Stark. Ja. Wird noch jemand was dazu sagen? Ich finde es stark, weil dort Familie, es wird dann auch gelebt, weil wenn jemand krank ist, genau. Und der ist dann länger im Krankenhaus oder so, dann hat er doch auch die Zugehörigkeit und so, wenn man dann da geht und betet und so, finde es die Einheit bestärkt es ja. Absolut, ja. Ja, genau. Finde ich gut. Also es ist ja nicht so, dass wir es in der Vergangenheit nicht gemacht haben, aber es ist schon so, da könnte man deutlich mehr machen. Ja, also genau. Irina und ich, wir haben in der Vergangenheit viel mehr Leute besucht auch, aber es ist aus Zeitgründen uns einfach nicht mehr möglich, weil wir so viele andere auch Gemeinden und Sachen zu betreuen haben und Mitarbeiter und so weiter. Deswegen können wir es einfach so viel nicht mehr machen. Ne? Und deswegen finde ich es eine tolle Sache. Ich habe es dem Andreas ja nicht gesagt, sondern er hat es von sich aus gesagt. Und dann finde ich es super, dass er da die Initiative ergreift, weil das auf jeden Fall ein Bedarf ist. Und ihr seid ja alle geschult im Heilungsdienst. Ne? Also was kann den Leuten Besseres passieren, als dass jemand vom Heilungsteam ihn oder sie besucht? Ne? Und wir konnten auch also so auch Personal dort auch Zeugnis abgeben. Ich habe erzählt, wie Gott mich geheilt hat. Da waren sie sehr überrascht, dass ich auf solchen hohen Absätzen laufe. Normalerweise sitzt man im Rollstuhl. Ja. Und, also die fanden das auch super. Und die fanden auch so also gut, dass Gott Menschen heilt. Ja, das war für sie nicht so nach dem Motto, was erzählen sie da, so Quatsch, sondern die haben da schon also Glaube, aber die haben vielleicht so selbst noch nicht erlebt, dass jemand so im Umfeld so geheilt worden ist. Das finde ich also ganz toll. Ja, das ist super. Also wenn jetzt zum Beispiel auch jemand von Glory Life mal irgendwo im Krankenhaus liegt und du besuchst ihn dann und du betest für ihn, dann kannst du es gleich nutzen, um gleich einen Einsatz im Krankenhaus zu machen. Ne? Ja, genau. Schon eine gute Sache. Ne? Das war bei uns auch so, wie sie mich besucht hat. Da waren zwei, da hat er dann aber gleich gebetet. Bitte? Wie du mich besucht hattest. Und wer? Da waren doch im Flur 2 Männer, wo wir dann auch gebetet haben. Ja. Genau. Wir haben auch für andere Menschen auch mitgebetet, also entweder waren sie dann auch dann in derselben Abteilung oder hast auch also dann da, die waren auch also selber so von diesem Gebetperiode. Ja, und wir haben sie gefragt, möchten sie auch also, dass wir für sie auch beten? Ja. Ja, super. Also wir haben es jetzt so gedacht, dass wir es so machen, der Andreas hat 2 Listen vorbereitet, und wenn du dir vorstellen kannst, also die eine Liste ist für Heilungsgebet. Genau, also für den Heilungsraum. Ja. Genau, für den Heilungsraum. Wie wollen wir den jetzt eigentlich nennen? Weil das also ich finde es, wenn man Heilung, du hast ja gesagt Heilungsräume und den Heilungsraum, ich finde es trotzdem ein bisschen... Dass man es halt nicht verwechseln kann, ja. Das eine und das andere. Wie wolltest du es denn nennen? Ich habe jetzt bisher nur Heilungsgebet als, Heilungsgebet. Als Begriff. Okay. Als, ja, Heilung. Okay. Oder Soaking und Heilung oder so irgendwie. Soaking und Heilung, einfach... Dass man sagt, Samstag 17 bis 19 Uhr Soaking und Heilung. Okay. Ja. So Gesundheitsräume. Anstatt Heilungsräume, Gesundheitsräume. Ja. Gut, dann würde ich natürlich sagen, dann gehe ich eher in die Gesundheitsräume als in die Heilungsräume. ja, Soaking und Heilung ist doch gut. Ne? Okay. Und dann ist das die Liste. Mhm. Und wenn du dir vorstellen kannst, einfach bei diesen, weil das kann ja auch immer durchwechseln, das sind ja viele vom Heilungsteam, ne? Und wenn man praktisch für einen so einen Heilungsraum einmal im Monat 5 Mitarbeiter braucht, ne, und du dir einfach generell vorstellen könntest, da mal mitzumachen, dabei zu sein, ne, dann trag dich doch einfach da ein, sodass Andreas weiß, ja, wer du bist. Auch vielleicht nochmal Telefon, E-Mail, gut, die haben wir natürlich dann auch, ja, wenn wir deinen Namen haben, aber das Wichtigste wäre dein Name, dass wir einfach wissen, wer ist bereit, einfach da generell überhaupt mitzumachen. Für dieses Soaking und Heilung. Und das Zweite haben wir für den Besuchsdienst. Genau. Da wär mir es doch wichtig, dass man immer den Wohnort auch noch mit dazu schreibt, ja, auf dieser Liste. Einfach wer in der Nähe ist, bietet, genau, sich ja dann auch an. Ne? Genau. Also wenn dann nur in der Nähe, ja, dass ich nach Stuttgart kommen müsste. Genau. Genau, dafür ist ja gut, wenn ihr den Wohnort hinschreibt, weil dann kann der Andreas einfach sehen, okay, da kommt jetzt eine Meldung rein, sozusagen durch uns oder durchs Gemeindebüro, da ist jemand im Krankenhaus, was weiß ich, in Balingen zum Beispiel, jetzt als Beispiel, dann kann er, oder Hechingen, dann kann er sehen, okay, Manuela wohnt da in der Nähe, und dann sagt er Bescheid, da wäre jemand, kannst du mal hinfahren und den besuchen. Und er wird es dann auch so machen, dass er dann quasi ein bisschen auch Buch führt, wer wann besucht worden ist, sodass man dann auch weiß, da war jemand. Und wenn man dann weiß, okay, da war zum Beispiel, bei jemand war am 15. Dezember war jemand, aber jetzt erfährt man ja, die ist immer noch im Krankenhaus, am 23. Dezember ist sie immer noch im Krankenhaus, dann kann er wieder schauen, entweder dass nochmal die gleiche Person nochmal hingeht oder dass man dann nochmal jemand anderes auch hinschickt und nochmal beten lässt. Ne? Sodass man es einfach ein bisschen begleitet, dass einfach Leute begleitet sind. Ne? Und wir, natürlich zunächst mal bieten wir es vor allen Dingen an für Leute, die hier bei Glory Life dabei sind. Man kann dann natürlich auch irgendwann sagen, je nachdem wie wir Kapazität haben, kann man natürlich auch sagen, wenn jemand von Glory Life jemand anders hat, der im Krankenhaus liegt oder der vielleicht noch gar nicht gläubig ist, aber der sagt, ja, ich bin offen dafür, mich beten zu lassen, dann wäre das natürlich auch eine super Sache. Ist das super, dann ist es auch eine evangelistische Möglichkeit, ja, wieder. Genau. Ja. Da müssen wir halt einfach schauen, wie viel, es hängt auch davon ab, wie viel sich da jetzt bereit finden, generell da mitzumachen, und natürlich auch, wie viel auch passiert, ne? Und wie viele Leute halt einfach auch mal das brauchen oder in Anspruch nehmen könnten. Ne? Okay? Ja. Habt ihr noch eine Frage? Ja. Azubi und nicht Azubi, also das ist super, gerade bei den Räumen, dass man dann zu zweit ist, wie bei den Klinikpunkt, und wenn man rausgeht, dann auch, oder wie hat man das da? Also hier drin hat man ja gesagt, dass man zu zweit ist auf jeden Fall. Das heißt, da könnte es auch wieder so sein, dass einer eben Heilungsdiener ist und einer Azubi zum Beispiel. Und ich finde es eigentlich auch, wie ich es auch beim Leg gesehen habe oder gelesen habe, die sind auch immer zu zweit zu den Leuten nach Hause gefahren. Ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. Ja, es hängt ein bisschen von den Möglichkeiten, Potenzial ab, aber zu zweit. Was der eine nicht sieht, sieht der andere, und das ergänzt sich wunderbar, finde ich. Ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wenn man jetzt natürlich jemanden hat, der zum Beispiel jetzt in Balingen ist, ja, und dann ist nur die Manuela in der Nähe und nicht noch ein Zweiter, dann, ja, dann wird man nicht, dann darf ich auch. Nee, ich meine, wie es dann praktisch läuft, wenn ich dann rumschreibe, meinetwegen, dass ich rumschickt, wer zu betreuen wäre, dann könnte sich ja, der eine kann sagen, ich fahre da hin und spreche noch jemand anderes an, der vielleicht mitkommt, vielleicht kann man es ganz einfach so handhaben, und sonst ist ja auch kein Problem, auch alleine jemanden zu besuchen. Genau. Ja. Und die Azubis können natürlich sagen, okay, gut, ich möchte jetzt lieber noch nicht jemand alleine besuchen zum Beispiel, das würde ich einfach dann euch überlassen, auch von der Entscheidung her. Ne? Wenn du jetzt sagst, ja, da kann ich mir vorstellen, da hinzugehen, vielleicht ist ja auch jemand, den du persönlich kennst oder so, ja, dann kann ich dir vorstellen, dass du da hinfährst, alleine auch als Azubi, könntest du es machen, wenn kein anderer in der Nähe ist, Und du kannst natürlich auch sagen, wenn der Andreas dich anschaut, kannst du auch sagen, ah nee, da hätte ich jetzt gern lieber jemand dabei und dann kann er jemand anders nehmen entweder oder er findet noch jemand Zweites, der da mitgeht. Ne? Ja. Kann man das vielleicht auch für Augsburg hier in der also in Zentral irgendwie aufnehmen? Wir nehmen alles auf, alles, verstehst du? Ja, alles. Auch über die herkommen. Ne? Alle, die herkommen. Also wenn ihr jemand habt in Augsburg, der besucht werden müsste, sagt er auch mal Andreas Bescheid. Ja. Verstehst? Und dann kann er auch, weil er, wenn hier Leute, hier sind ja Leute, die auch aus Augsburg oder Richtung Schwäbisch Hall oder Nürnberg oder wo auch immer sind, ne? Dann kann er ja wiederum, oder Landau, das sind ja, wir haben ein großes Einzugsgebiet, allein schon hier vertreten, ne? Also von Nürnberg bis Landau, von Ost nach West ist einiges dabei, ne? Das heißt, wir können ja, der Andreas kann halt immer schauen, natürlich, klar, wenn er jetzt eine Anfrage kriegt aus Garmisch-Partenkirchen, jetzt als Beispiel, dann weiß man jetzt nicht, ob man dann halt jemanden findet. Ne? Aber auch das wäre möglich über Telefon, ne, zum Beispiel. Ne? Das natürlich. Und was mir auch kam, mit diesen Heilungstüchern, ob man, also Leute, die weiter weg sind, wo niemand in der Nähe ist, ob man dann nicht auch anbieten kann, so ein Heilungstuch. Das machen wir schon. Das macht. Also okay, die Astrid tut öfters Heilungstücher verschicken, die Leute schicken dann einfach ein Heilungstuch zu oder sie schicken einen frankierten Rückumschlag zu und dann werden Heilungstücher verschickt. Okay. Das läuft sowieso schon. Super. Ich habe doch gedacht, dass man es bekannt macht, dass man sich dort melden kann, zum Beispiel von Augsburg, dass man dann also sich bei Andreas melden kann. Wer jetzt melden kann? Wenn in Augsburg irgendjemand krank ist, also dass die vielleicht nicht auf mich zukommen, sondern... Ich würde es schon so machen, weil sonst haben wir tatsächlich ein Problem, dann wird es uferlos, weil wir sind bekannt in Deutschland für Heilungsdienst. Da kommen dann alle möglichen Anfragen von allen möglichen Leuten, die wir gar nicht kennen, wo wir gar nicht wissen, was ist der Hintergrund und so weiter. Da können wir uns wirklich verzetteln. Es sollte schon laufen über die Gemeinden vor Ort, auf jeden Fall. Weil sonst haben wir praktisch eine allgemeine Heilungshotline. Und das ist jetzt, und dann auch noch jetzt, nachdem ich bei Sidroth war, das erste Mal, ich kriege jeden Tag Gebetsanliegen über Facebook von, was weiß ich, von überall her, ne? Von Jamaika, von China, von... Ja, absolut, absolut. Also wirklich buchstäblich, das ist so. Und das wäre natürlich in Deutschland dann, wenn das hier bekannt wird, ne, dann steht bei uns Telefon nicht mehr still. Oder auch beim Andreas dann. Also da muss man Andreas dann schützen, weil da kriegt er dann ständig von allen möglichen Leuten. Nee, das sollte schon über... Also wenn du in Augsburg jemanden hast, der besucht werden muss, wo du selber nicht organisieren kannst oder so, dann kannst du dich an Andreas wenden. Und wir hier vor Ort, ne, also da müssen wir schon gucken, dass wir es in einem gewissen Rahmen lassen, ne, weil da gibt es natürlich ganz, ganz viele Leute, die gern besucht werden würden, aber die Sache ist eben auch die, und ja klar, aber die Sache ist eben auch die, ich glaube einfach daran auch an die Kraft von geistlicher Verbindung und geistlicher Gemeinschaft, das heißt, wenn jemand Teil der Familie ist, dann ist er ja geistlich verbunden. Ne? Und damit ist auch das Gebet, das, wenn wir da hinfahren, ganz anders wirksam, als wenn jetzt einfach nur einer sozusagen, der generell vielleicht sich gar nicht bereit ist, überhaupt in irgendeine Gemeinde zu gehen, aber halt sagt, naja, wenn ihr mich besuchen kommt, dann sage ich nicht nein so ungefähr oder melde mich dafür an. Und das ist aber bei weitem nicht so effektiv, wie wenn Leute wirklich auch verbunden sind. Deswegen sollte es schon immer über die Verbindung laufen. Also nicht ein allgemeiner deutschlandweiter Besuchsdienst für jeden, der irgendwie auf unsere Website kommt. Sondern es ist, nur ein letzter Satz noch, ganz gleich. Es ist im Grunde genommen, dieser Heilungsdienst auch quasi wie ein verlängerter Arm eigentlich des pastoralen und diakonischen Dienstes von Glory Life. Ja. Also so sehen wir das. Ne? Nicht jetzt ein allgemeiner Besuchs- und Heilungsdienst. Ne? Okay. Ja, die Gefahr habe ich jetzt auch gerade so im Kopf gehabt. Weil im Telefondienst rufen auch manchmal Leute an, wie neulich eine Frau, können Sie für mich beten? Und dann habe ich halt gefragt, worum es geht und so, weil eigentlich haben wir Gebet am Mittwoch und in Ausnahmefällen würde ich natürlich beten, wenn es wichtig ist. Ich denke, Sie sind Gebetshotline. Und dann sagt, wissen Sie, man drückt nicht auf den Knopf und die Antwort kommt unten raus. Dann kommt er einfach mal zu unserem Gott. Ich kann nicht kommen, ich nehme ein Essen. Sag ich, dann suchen Sie sich in Essen einfach eine wunderbare Gemeinde, die Sie da in der Nähe haben. Und wenn Sie Zeit haben, kommen Sie dann mal hierher oder fahren nach Hamburg. Und dann können wir weitersehen, dann lassen Sie für sich beten. Und dann schreibt es ans Gebetsteam. Ja. Ja, genau. Die haben auch E-Mail. Und es gibt ja die gebet@glorylife.de und da rufen viele Leute an und wenn ich sage, wollen Sie, dass ich es ans Gebetsteam gebe, die beten jede Woche, Ach ja, ja, wenn das auch geht, dann machen wir das. Mhm. Also es genau. ist ein extremes Anspruchdenken bei Leuten, die einmal gehört haben, dass es Glory Life gibt und dann... Dann denken sie, wir haben gar nichts anderes zu tun, als irgendwo in irgendeine Stadt in Deutschland zu fahren und sie zu besuchen. Ja, das ist tatsächlich damit so. Und das können wir natürlich nicht leisten. Also deswegen, wie gesagt, das Ganze sollte wirklich ein verlängerter Arm des pastoralen Dienstes sein. Das heißt, wenn du als Leiterin in Augsburg Leute siehst, mit denen du verbunden bist, die man besuchen sollte regelmäßig, dann kannst entweder du selber natürlich in Augsburg schon Leuten sagen, fahr da hin, ne? Oder aber wenn einfach die Liste vom Andreas hilfreich ist, weil vielleicht jemand auch nochmal in einer anderen Ecke ist oder so, kann ich ihn fragen und sagen, hast du vielleicht jemanden, der da hingehen kann? Also so sollte es sein. Und eben für hier genauso. Und natürlich auch, wenn ihr jetzt vom Heilungsdienst, ihr habt ja auch Kontakt hier bei Glory Life, wenn ihr jetzt, ich kriege ja auch nicht immer sofort alles mit, wenn jetzt jemand zum Beispiel krank ist, nicht jeder ruft mich immer sofort an oder ruft gleich auch hier im Büro an, aber vielleicht kriegst du mit, dass jemand krank ist, hier bei Glory Life und sagst, das wäre das toll, wenn den jemand besuchen könnte und dann könntest du auch mit Andreas sagen. Aber dass es so über die persönliche Beziehung läuft, also ohne persönliche Beziehung würde ich erstmal gar nichts machen, weil das sonst einfach uferlos wird. Ne? Vitamin B ist entscheidend. Naja, aber es ist wirklich so. Es ist einfach auch geistlich, ein geistliches Prinzip auch. Weil wenn Leute geistlich nicht verbunden sind, das sage ich auch dann immer Leuten, wenn Leute zu mir kommen zum Beispiel und sagen, bet für mich, und ich kenne die gar nicht, dann sage ich als erstes mal, okay, wo kommst du her? Bist du auch sonst in der Gemeinde und so? Und dann sage ich, gut, super, wenn du da in der Gemeinde bist, wunderbar, dann bete ich jetzt für dich und unterstütze das. Aber wichtig ist dann eben auch, dass du in deiner Gemeinde vorwärts gehst und dass der auch da dich dann für dich beten lässt. Ne? Oder wenn jetzt eben jemand sagt, ja, ich wohne hier in der Nähe, ja, aber ich bin eigentlich nicht bereit, hierher zum Gottesdienst zu kommen. Ich habe eigentlich keine Gemeinde, aber ich komme hier nicht. Aber ich möchte jetzt, dass du betest für mich. Dann gehen wir schon die Alarmglocken an, weil mein Glaube dann für Heilung schon geringer wird, weil Gott sieht immer das Herz auch an. Und wenn jemand nicht bereit ist, mit Jesus vorwärts zu gehen, wirklich auch in Gemeinschaft, dann ist das auch ein massives Hindernis, dann Heilung zu empfangen. Und deswegen muss man das schon auch immer ein bisschen abklopfen. Ne? Weil sonst verzählt man sich. Und dann tut man auch die Kraft wirklich... oder wird man ausgelaugt, ja, weil man dann, da passieren dann auch nicht so die Sachen und dann ist man nur noch am Rödeln und am Machen und Tun und es passiert gar nicht viel. Ne? Sondern wir wollen schon effektiv sein auch. Ne? Aber ich denke, wie das jetzt so von der Organisation her gedacht ist, ich denke, so würde das gut laufen. Ne? Habt ihr sonst schon eine Frage? Kleiner Einwurf, bei Lake war es so, er hatte zwei Leute ausgeschickt zu den Kranken und er hat gesagt, ihr kommt nicht wieder zurück, bevor der geheilt ist. So macht es Andreas dann auch. Wir sind da hingereist. Dann, ne? Das waren natürlich auch alles Missionare, muss man natürlich sagen. Das waren natürlich alles Missionare, das ist jetzt natürlich hier für unseren Alltag jetzt nicht ganz so praktikabel. Also keine Sorge, das machen wir nicht. Okay. Also, die Listen habe ich hier, ihr könnt euch eintragen. Genau. Auf der eine oder auf die andere oder auf beide, je nachdem, wie ihr es auf dem Herzen habt. Ja. Genau. Also ihr könnt euch auch eben nur für einen von den beiden Diensten eintragen oder für beide oder für keinen, wie auch immer ihr es auf dem Herzen habt, seid ihr völlig frei. Aber ich denke, das ist eine super Sache und dass Gott auch da euren Horizont erweitern wird und auch eure, ich sag mal, erhöhen und erweitern wird, weil in dem Moment, wo wir hingehen, wo wir rausgehen, in dem Moment, wo wir rausgehen auch, ist einfach auch immer Gott dabei und bestätigt es. Ja. Gut, also lassen wir es einfach durchgehen und wenn ihr sonst keine Fragen habt oder noch irgendwas sonst auf dem Herzen, wenn wir jetzt gerade zusammen sind, können wir natürlich auch, wenn es um irgendwas anderes noch geht und da gibt es gerade eine aktuelle Frage, was Heilungsdienst angeht, können wir das natürlich jetzt auch noch machen, werden wir die Liste durchgehen. Wenn es da noch irgendwas gibt von eurer Seite was. Nee? Okay. Also der erste Termin, hat man ja so gesprochen, vielleicht ist noch kurz, der erste Termin für Heilungsräume wäre wahrscheinlich im Februar dann möglich, ne? Dass man im Februar damit beginnt mit so einem Heilungsraum. Vielleicht, also so von meinem Ding, vielleicht erst mal vielleicht auch noch an Andreas mitteilt. Jetzt bei mir war jetzt zum Beispiel Balingen und mein Albstadt zum Beispiel möglich. Also, ja, dass er mehr weiß. Das Einzugsgebiet. Das kannst du auch schreiben. Wo auch eben diese, genau. Weiß in Rottweil ist so psychisch Kranke und eben Balings Krankenhaus. Albstadt weiß ja auch, gibt es sogar mehr, gibt es bei uns gar nicht. Aber dass man das eben, das erst dann weiß, finde ich besser. Könnt ihr ja vielleicht einfach dazu schreiben, wenn ihr euch jetzt eintragt. Dass ihr einfach, ihr könnt ja einfach die Städte oder den Umkreis auch, den ihr euch so vorstellen könnt. Aber genau. Es sind ja auch Hausbesuche, ja. Oder? Oder ja, nur ja. Nee, nicht nur Krankenhaus. Auch Hausbesuche, ja, das stimmt natürlich. Es sind natürlich auch Hausbesuche. Die können natürlich überall sein. Ne? Genau. Du sagst mal, das Wesentliche von mir gesagt, Krankenhaus muss man auch nochmal gucken. Ne? Da braucht man, glaube ich, auch noch eine Portion Weisheit auch dazu, wie man damit umgeht. Ne? Auf die Station zu gehen, manchmal ist es gut, manchmal ist es nicht so gewünscht. Ne? Gut, wenn es jetzt um Leute geht, die bei uns sind, ja, die im Krankenhaus liegen, dann ist ja kein Problem. Nur wenn man jetzt darüber hinaus, jetzt wie Tatjana gesagt hat, klar, da muss man dann natürlich immer schauen. Aber generell tun wir natürlich Leute von unserer Gemeinde besuchen, ob die jetzt im Krankenhaus sind, ob die zu Hause sind oder wo auch immer. Ne? Ja. Genau. Gut, sonst noch irgendeine Frage? Also, tschüss. Tschüss, komm gut heim. Die Nürnberger. Wenn man ausgeht, denke ich, ist es sinnvoll, also wenn man nicht für die eigenen Leute betet, das mit dem Stationsarzt abzuklären. Ja, ja. Weil ich weiß, ich hätte früher die Leute von der Station gejagt. Ja. Wenn die einfach durch die Zimmer gegangen wären. Ja, ja, klar, da muss man auch was. Jetzt kommen wir schon rein. Ja, ja, klar. Das hat aber Tatjana teilweise auch schon gemacht. Ja, zum Beispiel im Marienhospital hat sie gefragt damals, gell, bei den Schwestern. Ich dachte mir so, dass sie mich nicht reinlassen werden. Aber ich habe ja diesen so Traum gesehen, also, wo ich dann auch dann also Marienhospital gesehen habe. Ja. Und dann auch dann Stimme, die dann sagte, so, gehe also auf die Station, wo krebskranke Menschen sind, und dachte mir, ich kenne ja keine Person dort, also, die werden mich einfach nicht reinlassen, aber ich habe ja trotzdem diesen Versuch gewagt. Und dann haben sie dich eben doch reingelassen. Ja, die haben mich doch reingelassen. Genau. Da gab es ja bestimmte Zimmer, wo dann Menschen dann bestrahlt werden. Da darf man dann nicht rein. Ja. Aber die haben mich reingelassen. Ja. Also Fragen kostet nie was. Ja. Ne? Man muss damit rechnen, dass sie einen auch mal nicht reinlassen. Ja. Aber man kann auch durchaus damit rechnen, dass sie einen reinlassen. Ne? Ja. Insofern. Ja. Aber es gibt ja auch Angehörige, die das gar nicht wollen. Also ja, natürlich. Wenn die da sind, ne? wenn die dann da sind, dann muss man die natürlich auch fragen. Wenn die jetzt gerade Besuch haben, natürlich kann man nicht sagen, so, ab hier, ich bin jetzt. Das ist klar. Ja. Doch Christi oder Diakonissenkrankenhaus, das ist vielleicht einfach. Natürlich, bei manchen ist es einfach. Ja, gut, oder Marienhospital, die sind katholisch, die Schwestern, die sind da auch eher offen dann für sowas. Ne? Das kommt immer sehr drauf an, halt. Ne? Oder Bilderklinik bei den Anthroposophen. Gut, aber die sind teilweise dann auch dafür. Die sind offen. Die sind durchaus offen, weil die sind. Ja, gut, aber wir bestimmen ja die Atmosphäre. Ne? Aber die sind durchaus offen, weil die sind ja so ein bisschen spirituell unterwegs. Zwar ein bisschen schräg spirituell, aber zumindest sind sie spirituell. Und wir haben den stärkeren spirituellen Geist. Insofern, ja. Genau. Doch, super. Finde ich echt toll, dass sich das so erweitert auf die Weise auch, ne? Und dass man mehr Möglichkeiten hat. Weil ich denke, ja, wir werden es dann auch mal in der Gemeinde vielleicht auch mal sagen, dass es eben diesen Besuchsdienst gibt, dass die Leute das auch wissen, ne? Weil es auch gut ist für die zu wissen. Aber wir werden eben auch dazu sagen, halt, dass es wirklich für Leute hier aus der Gemeinde auch ist. Ne? Und weil dann können die sich, sonst können die sich ja auch, man kann das, wenn man das zum Beispiel jetzt ansagen würde, mal in der Gemeinde, kann man auch sagen, hey, ihr könnt euch direkt auch an Andreas wenden. Ne? Mhm. Die müssen ja nicht immer übers Gemeindebüro gehen, sondern wenn jemand da jetzt ist, der aus der Gemeinde ist, kann er auch direkt Andreas Bescheid sagen, hey, ich bräuchte Besuch oder meine Mutter braucht Besuch oder was auch immer. Ja. Können Sie auch dann den Gemeindebrief reinschreiben? Genau, kann man auch machen, ja. Ja. Ja, man müsste dann halt genau dazu schreiben, dass es halt für Glory Life Leute ist. Ne? Weil der Gemeindebrief, der wird schon wieder weiter verteilt. Dann, da muss man schon wieder gucken. Aber wenn jetzt jemand ziemlich neu ist bei uns oder so, dass man den dann irgendwie, wenn man den jetzt gesucht hat oder so, dass man die dann weiter betreut oder so, ist das auch? Ja. Mentoring dann einfach weitermacht, bis die ganz. Ja gut, wenn es jetzt zum Beispiel jemand wäre, der jetzt noch nicht gläubig ist, den du besuchst, oder der einfach durch einen Kontakt hier mit jemand anderem entstanden ist, noch nicht gläubig ist, aber der offen ist, dann kann man zum Beispiel auch sagen, gut, dann kann man es auch wiederum an den Mentoring-Dienst vermitteln. Ne, vom, also Seelsorge, Nacharbeit quasi, also dieses Team, das nach dem Gottesdienst für Leute betet und dann weiter betreuen, dann kann man es auch da weiter vermitteln, dass sie dann weitergeführt werden halt. Das Ziel ist halt immer im Endeffekt das, dass möglichst alle, die wir irgendwie erreichen, auch tatsächlich in Gemeinschaft integriert werden. Das ist auch der beste Weg zur dauerhaften Gesundheit. Ja. Sowieso. Weil im Grunde genommen ist ja auch Krankheit ja immer auch sozusagen, da ist ja auch immer, bei Krankheit ist ja immer irgendwas gebrochen auch sozusagen. Irgendwas im Körper, das heißt, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und ganz häufig sind auch Ursachen, nicht immer, aber häufig sind auch Ursachen irgendwelche Dinge, eben dass Leute eben in ihren Beziehungen gebrochene Beziehungen haben und so weiter. Das heißt, indem sie in Gemeinschaft kommen und da heil werden, passieren auch ganz viele Dinge. Deswegen ist Gemeinschaft so wichtig. Ne? Ja, natürlich. Ich meine, zuallererst, wie gesagt, wäre es wirklich jetzt eben, zum Beispiel jetzt Angelika war jetzt krank, ne, war im Krankenhaus ne, in Münsingen. Genau, da, wir haben das, klar, wir haben es nicht geschafft, außer anrufen, aber dann zum Beispiel die Evi hat sie dann besucht im Krankenhaus und so, das haben wir dann geguckt, dass das läuft. Aber eben solche Leute dann einfach, dass man dann da die Leute besucht. Ne. Also bei Fürth oder bei Nürnberg ist es schon so, dass wir oft angerufen werden, wenn wir das Glory House leiten, auch zwischendurch, dass wir für andere beten. Wenn von den Glory House Teilnehmern. Ja. Gut, das bei jedem Glory House gehe ich von aus, dass es auch so ist. Das soll ja jetzt nicht heißen, dass der ganze Heilungs- und Besuchsdienst oder Gebetsdienst über Telefon so jetzt alles über den Andreas läuft. Ne? Sondern ihr macht es einfach weiter so, auch als Glory Host Leiter, dass ihr nach euren Glory Host Teilnehmern schaut, wenn da irgendwo Bedarf ist, die anruft und besucht und so weiter. Das ist ja ganz klar. Also es ist jetzt nicht, dass jetzt die Glory Host Leiter sozusagen den ganzen Heilungsbesuchdienst an Andreas abgeben. Ne? Sondern im Grunde genommen ist der Dienst dafür da, um alle die jetzt da irgendwie nicht irgendwo betreut sind, ne? Sowieso schon betreut sind, um für die irgendwie eine Möglichkeit zu schaffen. Ne? Ja. Die jetzt vielleicht nicht in einem Glory House sind, von denen dann auch niemand sonst weiß, wo vielleicht nur wir als Pastoren das dann wissen oder die Astrid im Gemeindebüro mitbekommt oder so. Und aber für die dann so eine Möglichkeit zu schaffen. Ne? Wer sowieso betreut wird, ist ja umso besser. Ne? Oder auch eben in Augsburg, Milada und so. Ihr besucht ja eh eure Leute auch und schaut nach denen und preist den Herrn. Also wunderbar. Ne? Das war jetzt auch eine Frage, ob wir uns auf die Liste dann schreiben wollen. Ist das dann nicht eher für den Stuttgarter Raum? Ja, gut, wenn sich hier bei uns Leute bei uns melden, ne? Ja. Denke ich. Das wäre ja eh so, weißt du, wenn jetzt hier bei uns sich Leute, wenn wir irgendwie Leute sehen, die vielleicht eben aus eurem Gebiet sind, aber noch nicht bei euch integriert sind, dann kann ja der Andreas das wiederum zum Beispiel an Milada oder an euch weitergeben und dann sieht man schon, entweder sind sie eh schon betreut von euch und dann erübrigt sich das, aber deswegen, ihr könnt euch trotzdem eintragen. Ne? Oder es kann ja auch sein, dass man jemanden sieht, wo man, was weiß ich, der in Fürstenfeldbruck jetzt als Beispiel wohnt, ne? Aber noch nicht bei euch integriert ist, aber man empfindet, er kommt hier zum Gottesdienst zum Beispiel und man empfindet, ja, das wäre gut, wenn man nach dem mal schaut, vielleicht einfach, damit er dann auch Anschluss in Augsburg bekommt an die Gemeinde und dann kann das auch über den Andreas laufen. Also von dem her, wenn ihr euch da eintragt, das schadet da nichts. Ne? Gemeindewachstum in Augsburg. Amen. Amen. Amen. Ja. Flott. Gut, sonst noch irgendeine Frage oder irgendwas, was euch noch wichtig wäre? Da war ein Mensch, das Sonntag oder so, auch bei mir. Und die kommen hat mit einem Tuch in der Hand und dann hat sie gesagt, sie kommt gerade, weil sie konnte nicht kommen, weil sie im Bett ist, sie ist krank. Aber ich soll für das Buch für ihre Tochter beten, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was die Kette hat. Und dann habe ich gesagt, wenn man krank ist, ist es wichtig, dass man herkommt, weil man nicht nur durchs Gebet geheilt wird oder so. Aber du hast ja schon mal gesagt, dass da welche nach dem Gottesdienst kommen. Gibt es manchmal, ja. Direkt waren die ja, aber ich habe auch gespürt, es war nicht wichtig, dass ich jetzt für das Tuch bete. Ja, sie kommt dann schon noch hinterher, wenn sie wieder gesund ist, kommt sie noch und so. Ja, ja. Ich habe natürlich für das Tuch. Ja, dann bete ich einfach, ja, genau. Aber es ist tatsächlich, dass da welche kommen. Gibt's ja. Ohne Gottesdienst. Ich sage immer halt so, das ist so wie bei der katholischen Kirche in Polen, wo die Leute während der Predigt nicht da sind und dann zum Abendmahl kommen, um die Oblate kriegen und danach geht es wieder in die Kneipe. Ne? Weil sie denken, die Oblate, das ist das Entscheidende, da passiert's. Ne? Und so ist dann halt da auch, die denken halt, okay, das Heilungsgebet oder das Tuch, denn das gesegnete Tuch ist das Entscheidende. Und ansonsten habe ich eigentlich keine Zeit und keine Lust. Und das ist natürlich nicht auf die Dauer die Sache. Ne? Also da muss man auch den Leuten sagen, das machen wir nicht auf die Dauer. Aber wenn jetzt mal einmal das jemand macht und sagt, ich bin krank und deswegen konnte ich jetzt nicht den ganzen Gottesdienst da sein, und aber mir war es wichtig, dass jetzt da für meine Tochter gebetet wird, dann machen wir das natürlich. Aber wenn es dann die Dauermasche ist sozusagen, ne, dann machen wir es nicht mehr. Dann sagen wir irgendwann, also ich bete nur für dich, wenn du vorher auch im Gottesdienst warst. Also das Spiel machen wir da nicht mit. Hamburg läuft dann gut, das wird wahrscheinlich direkt nur da, weil die werden sich nicht an uns wenden. Nee, also ich denke, Hamburg können wir von hier da nicht verwalten. Das müssten die dann selber organisieren. Aber wir haben es jetzt ja aufgenommen, das Treffen. Das heißt, alle Heilungsteam-Leute hören das ja. Und in Hamburg sind ja auch einige im Heilungsteam. Das heißt, die können das hören. Und genau, wir können das auch das nächste Mal, wenn wir in Hamburg sind, auch mit den Mitarbeitern mal besprechen, ob sie vielleicht auch was Entsprechendes organisieren wollen. Schadet sich auch nichts. Ja. Gut, sonst noch eine Frage? Was Aktuelles? Geht es euch gut sonst im Heilungsdienst? Mhm. Gut. Das ist echt Power davon, ich habe es heute gemerkt. Das ist echt Power. Ja, ja. Power. Echt total Glauben. Ja. Ja. Vielleicht vom Ablauf nochmal von dem Heilungsraum. Ja. Die Leute kommen ja dann außen rum, muss man das irgendwie ausschildern da für den Tag? Mhm. Das müsste man dann, ja. Es wäre dann so, die Leute würden hier durch unseren Hintereingang quasi reingelotst werden, weil dann muss man das restliche Gebäude gar nicht aufmachen. Hier gibt es ja Toiletten auch. Ne? Das heißt, die kommen durch das hintere Treppenhaus rein, kommen hier quasi in die Anmeldung und dann hier in den Heilungsraum. Die können, solange sie hier noch warten, während der Anmeldung, können sie da draußen auf die Toilette gehen, auf dem Flur. Da ist ja auch eine Toilette, Sprechertoilette. Hier können Sie theoretisch auch aufs Klo gehen, wobei ich jetzt nicht weiß, während der Soaking-Zeit, ob man dann da sagt, ob man nicht dann da lieber die Toilette zumacht. Das stört dann, wenn dann die Spülung läuft und so. Aber die können da draußen aufs Klo gehen und dann gehen sie hier praktisch da raus. Mhm. Das heißt, das Ganze müsste man ausschildern entsprechend. Ne? Mhm. Man müsste dann vielleicht am Haupteingang an dem Tag ein Schild hinmachen, Heilungsraum über den Hintereingang und Pfeil außenrum, ne? Sowas. Ja. Dass die Leute es einfach wissen, oder auch an den Osteingang dann nochmal hinterm Haus und so weiter. Dass die Leute es finden. Mehrere Gruppen sind, aber das ist auch wieder aufteilt von der Zeit her, dass man bestimmte Zeit dann hat, oder? In dem Raum. Wenn jetzt zum Beispiel so 20 bis 25 Minuten haben wir. Man würde einfach darauf achten, dass die Leute ungefähr nach 20 bis 25 Minuten dann wieder rausgehen. Ja, das sind nächsten genau. Je nachdem, wenn man jetzt, das kann man halt auch anpassen, wenn man jetzt sieht, okay, sind eh nur 5 Leute da und da draußen wartet niemand, ne, kann man sie auch länger da sitzen und liegen lassen. Man muss einfach da anpassen. Aber wenn man merkt, da draußen ist schon Schlange, dann würde ich sagen wir mal, minimal sollte man ihnen 20 Minuten geben, weil sonst ist auch kein wirkliches Soaking. Ne. Mhm. Aber ansonsten nach oben hin offen. Also wie gesagt, wenn da in so einem, in 2 Stunden insgesamt nur 8 Leute auftauchen, können die auch 2 Stunden hier sein. Ne. Das habe ich auch schon gesehen, ja. Anzeige. Ja. Man muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht irgendwie nach der Arztpraxis geht. Genau, ne? Genau, da muss man aufpassen. Ja. Sonst wird es gesetzlich schwierig. Ja. Ja, ja. Aber so ist es. Was man da schreiben darf. Aber das fände ich super. Das fände ich Man muss, klar, also was man sicher reinschreiben darf, einfach bei unseren Terminen. Wir machen jetzt seit kurzem machen wir jetzt unsere Termine ins Filderstädter Amtsblatt auch rein. Unsere Gottesdienste. Das heißt, wenn man da reinschreibt, eben Sonntag 10 Uhr Gottesdienst, kann man genauso reinschreiben, Samstag 17 bis 19 Uhr Gebet für Heilung. Mhm. Das kann man immer schreiben. Gebet für Heilung ist nichts Illegales. Ja, das glaube ich auch. Wenn sie das rumspricht und wir sagen das ja dann auch an und so, natürlich, klar. Auf jeden Fall. Und die Tür stießt nämlich ja immer auf die hier. Die Außentür. Die Zwischentür. Hast du keinen Schlüssel für die Zwischentür hier? Nee. Ja gut, da müsste man halt dann darauf achten, dass wenn das am Samstag ist, dass man dann halt vielleicht am Donnerstag die Zwischentür aufschließt oder so. Oder der Micha Bescheid sagt. Stimmt, in der Schublade ist der Schlüssel vom Sprecherraum. Ja, ja, stimmt, genau. Für die Tür. Für die Tür, ja, okay. Genau. Das ist ein Schlüssel, das ist nicht nur die Kurbel, oder? Schau, ein Schlüssel, ja, gut. Okay. So. Und diese Außentür da, ist die mit dem Taster zu bedienen? Ja, im Chip. Okay. Da muss man aber draus achten, weil heute, ich weiß jetzt nicht, aber das wollte ich dich nachher auch nochmal fragen, weil heute habe ich das aufgemacht von außen, bin reingegangen und Irina kam nach mir und kam dann aber nicht rein. Ja, weil das Kläpple nicht drin ist. Ah, das Kläpple kommt noch. Ah, okay. Ah ja, genau. Also wenn da eine Kläpple drin ist, dann ist Kläpple offen und dann können Sie rein. Ja, super. Genau. Ich habe das akustisch gerade alles nicht verstanden. Wenn wir jetzt reinschreiben, Samstaggebet für Heilung von 17 bis 19 Uhr, dann, also Telefondienst ist von 9 bis 12 Uhr und beliebt ist, dass die Leute von 12 anrufen. Kommen dann die Leute erst um 19 Uhr oder 18.30 Uhr? Das müssen wir einfach schauen, wie sie. Ja, weil dann ist ja mit Choking und so. Gut, wir sagen halt Heilungsgebet von 17 bis 19 Uhr oder Soaking und Heilung geöffnet von 17 bis 19 Uhr. Da, wenn wir es ohne Anmeldung machen, müssen wir den Leuten freistellen, wann sie kommen. Wir müssen halt einfach schauen, wie es läuft. Wenn wir sehen, okay, das läuft irgendwie nicht so gut beim ersten Mal oder so, man merkt ja dann, wie kommen die Leute, wie verteilt sich das. Ne? Wenn man dann merkt, es läuft nicht so gut, dann müssten wir es vielleicht doch wieder über Anmeldung machen und dann wieder, so wie wir es bei den Heilungsräumen haben, dann auch wieder Zeiten sagen. Ne? Das ist halt ein höherer Verwaltungsaufwand. Da müssen wir dann halt vorher dann, das, was die Astrid immer bei den Heilungsräumen macht, müssen wir das dann halt da auch jeden Monat machen, dass man halt vorher sagt, okay, die einen kommen um 4 oder um 5 geht's los, um 5, dann 5:30, 6 und so weiter, muss man Termine machen. Ja. Aber wenn die letzte ja wenn es bis 7 geht, bis 7, ja. Und wenn die bis 7 kommen, dann wärst 20 nach 7 dann. Wenn tatsächlich die Leute noch um 7 kommen, das weiß ich jetzt auch nicht. Ne? Es kommt darauf an, wie man es reinführt. Wenn man sagt, Soaking und Heilungsraum geöffnet von 17 bis 19 Uhr, dann wird niemand erst um 2 vor 7 kommen, weil dann weiß er genau, um 19 Uhr wird geschlossen. Also kann er sich ausrechnen, dass 2 Minuten ein bisschen kurz sind. Aber da kommen alle halt auch also zu 5 Uhr, da muss man die vielleicht aufteilen. Ja, also wenn halt sehr viele auf einmal kommen um 5 Uhr, dann muss man halt Warteschleife machen. Die können dann hier im Sprecherraum sitzen. Selbst wenn der total voll wäre, könnte man auch noch im Flur draußen Stühle machen. Man könnte hier auch ein bisschen Musik schon laufen lassen, sodass da auch schon ein bisschen Soaking. Genau, das stimmt. Das wäre vielleicht gut, dass man 2 CD-Player hat. Einen für hier und einen da drin. Dass da auch noch läuft. Ja. Alles klar, genau. Ja, komm. Komm gut heim. Ja. Tschüssi. Gut, ihr Lieben, sonst noch was? Ich glaube, die meisten haben sich jetzt auch schon eingetragen, wo sie sich eintragen wollen. Und wer jetzt heute nicht da ist, spreche ich jetzt einfach auch nochmal hier drauf. Ihr könnt euch einfach auch noch eintragen. Wir können es ja so machen mit den Listen. Gut, du machst ja erstmal eine Kopie vielleicht davon, aber dann. Oder wir können auch nochmal eine leere Liste auch nochmal auslegen. Wir können ja zum Beispiel sagen, wir legen diese Listen, für die jetzt heute nicht da sind, ne? Wir legen diese Listen nochmal, 2 leere Listen, legen wir einfach im Sprecherraum noch aus, weil alle, die beim Heilungsteam dabei sind, kommen ja auch immer vor dem Gottesdienst hier in den Sprecherraum. Mhm. Und dann können die sich da auch noch eintragen. Also für alle, ihr hört es. Ne? Jesu Namen. Super. Okay, super. Vielen Dank euch. Ne? Weiterhin viel Erfolg im Heilungsdienst und ganz, ganz viele Wunder. Halleluja. Beten wir vielleicht noch zum Schluss, wenn wir schon zusammen sind. Danke, Vater, dass du wirklich den Heilungsdienst immer mehr verstärkst, Herr. Danke, Vater, dass du den Mantel und die Kraft, die auf uns allen liegt, immer mehr verstärkst, Herr. Dass immer mehr wirklich Zeichen und Wunder auch im Bereich Heilung geschehen, Herr. Wir danken dir dafür, Vater. Wir danken dir für alles, was du tust. Danke für die Zeugnisse, die wir gehört haben jetzt gerade von Tatjana. Danke, Vater, für alles, was du tust im Heilungsdienst, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass wenn wir im Kleinen treu sind, dann setzt du uns über mehr. Und wir setzen wirklich diese Explosion deiner Heilungskraft frei für unser ganzes Land, für ganz Deutschland, für Österreich, für die Schweiz, Herr. Herr, dass überall wirklich auch Söhne und Töchter aufstehen, die in dieser Heilungskraft gehen. Ja. Danke, dass es nicht hier nur in unserem Kreis bleibt, sondern dass auch der Heilungsdienst, die Heilungsdiener sich immer weiter multiplizieren. Ja. Danke, Vater, für alle, die du uns gegeben hast. Das ist schon super für alle, die wir schon trainieren durften und trainieren dürfen, Herr. Aber ich danke dir, Herr, dass das wirklich nur der Anfang ist, Herr. Und dass der Kleinste zu Tausenden wird, der Geringste zu einer ganzen Nation, Herr. Halleluja. Und dass diese ganze Nation wirklich überflutet wird mit mächtigen Herrlichkeitssöhnen, Herr, die denen diese Zeichen folgen, nämlich den Kranken legen sie die Hände auf und sie werden gesund, Herr. Halleluja. Tote wecken sie auf, Herr. Dämonen treiben sie aus, Herr. Danke, Vater, Herr, dass es durch jeden Einzelnen hier geschieht, Herr, und dass noch ganz, ganz viele in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, ganz Europa aufstehen, die in diesem Dienst wirken, Herr. In Jesu Namen. Halleluja. Danke für ein mächtiges, wirklich evangelistisches Tool. In Jesu Namen, der Herr, dass jeder geheilt wird, Herr. Das nehmen wir. Halleluja, jeder wird geheilt. Amen. Ich habe ein Gebetsanliegen, das ist eine Frau in der Ukraine und die hat einen Schlaganfall erlitten und die lag also sehr lange im Koma und wir haben gebetet, die ist aus Koma aufgewacht und jetzt kann sie nicht sprechen und dass sie dann anfängt zu sprechen. Okay, sprech mal rein. So genau. In Jesu Namen, danke, Vater, dass du jetzt diese Frau in der Ukraine berührst, Herr, mit deinem Geist und mit deiner Kraft, Herr, dass du ihr Sprachzentrum wiederherstellst, Vater, in Jesu Namen. Danke für deine heilende, wunderwirkende Kraft, die jetzt außer Raum und Zeit dort in die Ukraine geht, Herr, zu dieser Frau. Du hast sie aus dem Koma wieder rausgeholt und jetzt stell auch vollständig ihre Sprachfähigkeit, ihre Bewegungsfähigkeit, sämtliche Körperfunktionen wieder her, in dem Namen Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Ja. In Jesu Namen. Ja. Halleluja. Ja. Amen. Amen. Super, okay. Die beste Zeit. Gehen wir noch Mittagessen. Okay.